verlieben, führen wir wie es langsam, Herbst wird und wir frieren. Chrysanthemen werden dabei niemals fehlen und sie leuchten tief in unseren Seelen. Und sie leuchten tief in unseren Seelen. Chrysanthemen, stolze Chrysanthemen, jede eine weinende Prinzessin. Ach, warum, warum, ihr Chrysanthemen? Noch die Becher kreisen, sehen wir die Schwaben, nach gen Süden reisen. Chrysanthemen, stolze Chrysanthemen.